Erster, habt ihr Ermutigung durch Jesus? Spürt ihr Liebe? Seid ihr verbunden im Geist? Habt ihr Mitgefühl und Barmherzigkeit? Zweiter, dann macht meine Freude groß, seid alle eins. Liebt euch gegenseitig. Habt das gleiche Ziel. Dritter, tut nichts aus Streit oder Stolz. Seid freundlich und denkt, dass andere besser sind als ihr. Vierter, denkt nicht nur an euch selbst, denkt auch an die anderen. Fünfter, denkt so, wie Jesus Christus gedacht hat. Sechster, Jesus war wie Gott. Aber er wollte nicht unbedingt wie Gott sein. Siebter, er hat alles aufgegeben und wurde wie ein Diener. Er wurde ein Mensch. Achter, er war gehorsam bis zum Tod. Er starb am Kreuz. Neunter, deshalb hat Gott ihn sehr geehrt. Zehnter, Gott gab ihm einen Namen, der wichtiger ist als alle anderen Namen. Alle sollen sich vor Jesus verneigen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Elfter, alle sollen sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das ehrt Gott, den Vater. Zwölfter, meine lieben Freunde, ihr wart immer gehorsam. Seid auch jetzt gehorsam, wenn ich nicht bei euch bin. Arbeitet daran, gerettet zu werden. Tut dies mit Ehrfurcht vor Gott. 13. Denn Gott hilft euch dabei. Er gibt euch den Wunsch und die Kraft, Gutes zu tun. Das gefällt ihm. 14. Tut alles ohne Murren und Zweifel. 15. Dann seid ihr gut und ohne Fehler. Ihr seid Gottes Kinder. Ihr lebt in einer schlechten Welt. Aber ihr leuchtet wie Sterne. 16. Haltet fest am Wort des Lebens. Dann kann ich mich freuen, wenn Jesus wiederkommt. Dann war meine Arbeit nicht umsonst. 17. Auch wenn ich sterben muss, um euren Glauben zu stärken, freue ich mich. Ich freue mich mit euch allen. 18. Freut euch auch und freut euch mit mir. 19. Ich hoffe, ich kann Timotheus bald zu euch schicken. Dann kann er mir von euch erzählen und ich kann mich freuen. 20. Ich habe keinen anderen Freund, der so gut für euch sorgt wie er. 21. Die anderen denken nur an sich selbst, nicht an Jesus Christus. 22. Ihr wisst, dass Timotheus treu ist. Er hat mir wie ein Sohn geholfen, die gute Nachricht zu erzählen. 23. Ich hoffe, ich kann ihn bald zu euch schicken, wenn ich weiß, wie es mir geht. 24. Ich glaube, der Herr wird mir helfen, auch bald zu euch zu kommen. 25. Ich denke, es ist wichtig, dass ich Epaphroditus zu euch zurückschicke. Er ist mein Bruder, Mitarbeiter und Soldat. Ihr habt ihn geschickt, um mir zu helfen. 26. Er möchte euch alle wiedersehen. Er war traurig, weil ihr von seiner Krankheit gehört habt. 27. Er war sehr krank und fast gestorben. Aber Gott hatte Mitleid mit ihm. Und auch mit mir, damit ich nicht noch mehr traurig bin. 28. Deshalb schicke ich ihn schnell zurück. Dann könnt ihr euch freuen, ihn wiederzusehen. Und ich habe weniger Sorgen. 29. Nehmt ihn freundlich im Herrn auf. Ehrt solche Männer. 30. Er war fast gestorben, um Jesus zu dienen. Er hat sein Leben riskiert, um mir zu helfen. Er hat das getan, was ihr nicht tun konntet.